Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es wird heute um ein Thema gehen, das Thema des Tönens. Also um ein Thema, das mit Schallwellen zu tun, nicht mit Musik, aber mit dem Ton. Und bevor ich zu dem wirklichen Thema komme, erstmal ganz was Grundsätzliches. Was mich immer wieder an Science-Fiction-Filmen aufregt, das ist, da explodiert was und das hört man. Also das muss nicht sein. Also das nehme ich wirklich jedem Science-Fiction-Regisseur übel, dass er nicht mal einen Wissenschaftler fragt, sag mal, wenn da so ein Raumschiff zum Beispiel explodiert, in vielen Science-Fiction-Filmen werden ja immer irgendwelche Raumschiffe ins Nichts geblasen, wenn da sowas explodiert, hört man das. Man hört es nicht. Da draußen gibt es kein Medium, was den Schall übertragen kann. Also es wird zwar Schall übertragen, das wird ja gerade das Thema der heutigen Sendung sein, aber normalerweise, auch wenn man, sagen wir mal, so ein paar Lichtjahre von so einem explodierten Stern weg ist, ja, nehmen wir mal an, wir sind also auf so einem Raumschiff, gucken also, wie so eine Supernova gerade explodiert, sie hören nichts. Gut, das ganze Schiff wird dann natürlich irgendwann mal richtig durchgerumpelt werden, aber ansonsten von der Explosion hört man nichts. Gar nichts. Also an alle diejenigen, die in Zukunft vorhaben, mal einen Science-Fiction-Film zu drehen, wenden Sie sich doch einfach an die Kolleginnen und Kollegen an den deutschen Universitäten. Ja, wir können Geld gebrauchen in den kürzesten Zeiten der Kürzung. Und, aber jetzt zu unserem Thema. Wir machen wissenschaftliche Beratung, wenn es sein muss, auch. Zum Thema, das Thema heute lautet, wie tönt Perseus? Ja, wie tönt Perseus? Der tönt nämlich tatsächlich. Ja. Wir hören es zwar nicht, aber wir können es tatsächlich darstellen. Und erst seit kurzem ist bekannt, wie Perseus tönt. Perseus wie Perseus. Perseus, Sohn des Zeus, ja, der hat das Haupt der Medusa abgeschlagen, hat Andromeda befreit, sie dann geheiratet. Perseus, das ist der mit den Flügelsandalen, Ahnherr des Herakles. Aber nicht nur das, Perseus ist vor allen Dingen für uns Astronomen eine der schönsten Galaxienhaufen am Nordhimmel, vor allem im Winter zu sehen. Ja. Ein riesiger, gewaltiger Galaxienhaufen hier im Optischen zu erkennen. Das ist also das Bild, wie es im Optischen zu sehen ist, also mit einem optischen Teleskop. Das spielt eine wichtige Rolle, weil Sie werden nachher noch ein Bild von Perseus sehen. Das sieht ganz anders aus. Also im Perseus-Galaxienhaufen sind viele Galaxien zusammen und die bewegen sich in diesem Haufen mit relativ hoher Geschwindigkeit von 1000 Kilometer pro Sekunde durch. Dieser Perseus-Galaxienhaufen ist das röntgenhellste Objekt, der röntgenhellste Galaxienhaufen am Himmel. Wir werden das nachher noch sehen, was das zu bedeuten hat. Und Röntgenstrahlung wird also im Gegensatz zum sichtbaren Licht, das sichtbare Licht von diesen Galaxien kommt ja von den Sternen. Klar, das Röntgenlicht, was man um den Perseus herum gefunden hat, das kommt von heißem Gas. Dieses heiße Gas ist so, naja, einige 10 bis 100 Millionen Grad heiß. Ja? Und die Frage ist natürlich zunächst einmal, was heizt das Gas? Das ist die eine Geschichte, da werden wir uns noch gleich drum kümmern. Aber damit Sie verstehen, wovon ich nachher rede, nämlich von dem Ton, den Perseus abgibt, muss ich Sie zunächst einmal in die Theorie der Cooling Flows einführen. Ja, Cooling Flows, das sind also auf Deutsch kühlende Flüsse. Wenn es nämlich dieses heiße Gas gibt, was wird heißes Gas tun? Was tut Gas, wenn es heiß ist? Es kühlt sich ab. Na, ist klar. Naja. Also, wenn Gas sich abkühlt, was macht es dann? Es unterliegt ja offenbar dem Gravitationsfeld dieses Galaxienhaufens. Ja? Also es ist ja offenbar in dem Galaxienhaufen noch drin. Irgendetwas hält es also fest, das heiße Gas. Jetzt kann man sich fragen, wie kommt das? Also das heiße Gas mit hoher Temperatur liegt in diesem Galaxienhaufen Gravitationspotenzial drin, ist im Gleichgewicht. Wenn es jetzt abkühlt, das heiße Gas, was macht das heiße Gas, wenn es abkühlt? Ja? Es wird natürlich in dieses Gravitationspotenzial reinfallen, ja, immer tiefer und tiefer, weil es kann ja der Schwerkraft des Gravitationshaufens weniger entgegensetzen. Sein Druck ist ja geringer. Also gab es die Theorie des Cooling Flows, diese Theorie hat Folgendes gesagt. Das Gas hat eine Kühlzeit von ungefähr 100 Millionen Jahren. Galaxienhaufen gibt es seit Milliarden Jahren. Ergo sollte man beobachten, dass das kalte Gas in der Mitte der Galaxienhaufen landet. Und da zum Beispiel wahnsinnig Sternentstehung anrichtet und so weiter. Naja, gut, dann hat man geguckt, hat in die Mitte von Galaxienhaufen geguckt, im optischen, im Infraroten, im Radiobereich, alles drei Frequenzbereiche, wo sich also das kalte, kühlende Gas eigentlich zeigen sollte. Da werden immerhin 1000 Sonnenmassen pro Jahr werden da reingerauscht in den Mittelpunkt von so einer Galaxienhaufen. Man hat geguckt, mit Teleskopen natürlich, lange hingeguckt, noch länger hingeguckt, hat gewartet, dass irgendein Signal kommt von kaltem Gas, was von außen da reinläuft. Man hat nichts gefunden. Offenbar stimmt irgendwas nicht mit der Vorstellung, dass das heiße Gas da draußen sich abkühlt und dann reinfällt. Dabei ist das ganz wichtig, um zu verstehen, wie Galaxienhaufen sich entwickeln, wie Sternentstehung in den Galaxien sich entwickelt. Weil wenn die Gaszufuhr bekommen, müsste man die Sternentstehung in den Galaxien, müssten ja erneut losgehen und so weiter. Tja, hat man aber nichts gefunden. Es muss also einen Mechanismus geben, der das heiße Gas in Galaxienhaufen heiß hält. Also, es muss einen Mechanismus geben, der dieses heiße Gas heizt. Und da kommen jetzt diese ganz neuen Beobachtungen ins Spiel, von denen jetzt die Rede sein wird. Was Sie jetzt gleich sehen werden, ist eine Aufnahme des Perseus-Galaxienhaufens im Röntgenbereich, gemacht mit dem Röntgensatelliten Chandra. Also, was sieht man? Man sieht was völlig anderes als im optischen Bereich. Man sieht nämlich, dass dieser Galaxienhaufen, ja, offenbar umgeben ist von Wellen. Das, was Sie da sehen, diese, naja, ich will nicht sagen konzentrischen Kreise, aber durchaus Kreise, diese hellen und dunklen Gebiete, das sind Verdichtungen und Verdünnungen von heißem Gas. Und Verdichtungen und Verdünnungen von Gas sind Schallwellen. Das, was Sie da sehen, sind Schallwellen. Schallwellen mit einer Wellenlänge von 30.000 Lichtjahren. Und jetzt kommt's auf den Titel der Sendung: Wie tönt Perseus? Perseus hat einen Ton, der ist 57 Oktaven unter dem mittleren C. Also so tief, tiefer geht's nicht mehr. Diese Schallwellen, die beinhalten eine Energie von 100 Millionen Supernova-Explosionen. Die Entdeckung dieser Schallwellen in einem Gas, was ungefähr 10 bis 100 Millionen Grad heiß ist, das könnte der Hinweis dafür sein, wie das Gas in Galaxienhaufen aufgeheizt wird und gegen die Kühlung seine Temperatur beinhalten kann. Das muss man wissen. Der Perseus-Galaxienhaufen ist jetzt nicht nur einfach ein Galaxienhaufen, sondern in diesem Galaxienhaufen gibt es einen aktiven galaktischen Kern. In einer der Galaxien gibt es also ein supermassives schwarzes Loch. Und dieses supermassive schwarze Loch, das treibt also ein Jet an, ne, so eine große, starke Plasmaströmung, die in den Galaxienhaufen rausrennt. Und dieses supermassive schwarze Loch wird offenbar durch durchaus kühlendes Gas, was aber nicht so kalt wird, wie wir es gerne gehabt hätten, immer wieder gefüttert und spuckt dann offenbar immer wieder Gas aus. Ja? Der Trick an dieser ganzen Sache ist jetzt folgender. Ich meine, wir haben schon viele Sendungen über schwarze Löcher gemacht. Wenn Sie sagen, hör mal, schwarzes Loch, wie ist denn das jetzt? Schwarze Löcher schlucken doch eigentlich alles in sich rein. Das ist aber nicht der Fall. Ja? Nicht alles. Sondern schwarze Löcher durch ihre Aktivität, die Gewalt, die sie auf ihre Umgebung ausüben, ja, führen schwarze Löcher dazu, dass sich Scheiben bilden und diese Scheiben herum eben, dass daraus Gasstrahlen rauskommen und damit wird Energie, in dem Falle Impuls, in das umgebende Medium reingesetzt. Und dieser Impuls, ja, der ist es, den man in dem Gas, in den Gaswellen sieht, in diesen Schallwellen sieht. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, wie kommt das alles zustande? Ja? Also zunächst einmal, wie entsteht überhaupt irgendwas im Universum gegen die allgemeine Expansion? Das ist eine alte Frage, haben wir schon oft in Alpha Centauri besprochen. Machen wir noch mal ganz kurz. Wie kann es sein, dass sich innerhalb einer Atombombenexplosion eine Tasse aus Meißner Porzellan bildet? Ne? Das ist ja die Frage. Denn letztlich, das Universum breitet sich aus. Wieso gibt es Gebiete, die auf einmal sich sozusagen entkoppeln von der allgemeinen Expansion und da ihr eigenes Ding drehen? Das ist ja bei Galaxienhaufen ein besonders wichtiges Thema, weil die sind ja riesig groß. Typische Ausdehnung, ja, einige 10 Millionen Lichtjahre und so weiter. Wie können die denn eigentlich nun in sich zusammenfallen? Das ist eine Frage, die heute in der Kosmologie immer und immer wieder gestellt wird. In welcher Zeit entstehen eigentlich Galaxienhaufen? Naja, also das, was wir momentan so sehen, ist, dass Galaxienhaufen entstehen nach einigen Milliarden Jahren. Also nicht so früh wie die Sterne. Die ersten Sterne sind ja nach 200 Millionen Jahren schon im Universum gewesen, sondern Galaxienhaufen sind Spätentwickler. Ja, da müssen sich erst die Galaxien entwickeln und wenn das ganze Gravitationspotenzial tief genug ist, dann werden mehr und mehr Galaxien von allen Himmelsrichtungen eingesammelt. Es gibt sogar Galaxienhaufen, die andere Galaxienhaufen fressen. Ja, das gibt's alles. Ja. Und das Wichtige ist nun, dass zum Beispiel beim Perseus man es mit einem schon fast relaxierten, wie wir sagen, also entspannten Galaxienhaufen zu tun hat. Der frisst jetzt momentan nicht so viel auf. Was da kommt, kommt da rein, stört aber das große System nicht. Denn die Temperatur, die wir in dem röntgenheißen Gas messen, mit diesen Schallschwingungen, ja, das ist die sogenannte Ja, heute wird es durchaus sehr physikalisch, kommen einige Fachbegriffe vor. Das ist die sogenannte Virialtemperatur, also Gleichgewichtstemperatur. Wie, was für ein Gleichgewicht? Naja, es ist so. Die Galaxien bewegen sich mit ungefähr 1000 Kilometer pro Sekunde durch diesen Haufen durch. Das ist ihre Bewegungsenergie. Ja. Die Schallwellen, ja, die Sie da gesehen haben, die also seit ungefähr 2,5 Milliarden Jahren ständig nachgefüttert werden, die ja von dem Medium, weil es die Schallwellen sorgen ja dafür, dass das Gas heiß bleibt, deswegen verlieren sie ihre Energie, die werden ja von der inneren Quelle ständig nachgeliefert. Ja. Diese Schallwellen produzieren ebenfalls eine Gastemperatur von rund 70 bis 80, unter Umständen 100 Millionen Grad. Ja. Das entspricht genau der Temperatur, die man aus der mittleren Geschwindigkeit dieser Galaxien herausbekommt. Die die Schallgeschwindigkeit dieser Schallwellen ist mit 1200 Kilometer pro Sekunde praktisch genauso groß wie die Bewegung der einzelnen Galaxien. Das ist doch unglaublich. Das heißt, das System hat praktisch alle Freiheitsgrade, die es hat, bevölkert. Was immer an Krise in dem innersten Teil dieses Galaxienhaufens entstanden ist, dadurch, dass entweder ein ganzer kleiner Galaxienhäuflein hineingefallen ist oder eine Galaxie von der innersten Galaxie geschluckt wird. Sie sehen, Kannibalismus ist da ständig am Werk. Da wird also eine Galaxie frisst die andere. Was immer dann Energie in den Haufen hineinkommt, wird sozusagen auf alle Möglichkeiten verteilt, die das System hat. Die Tatsache, dass wir jetzt herausgefunden haben, dass also Galaxienhaufen nicht nur relaxieren dadurch, dass also Galaxien da immer mal wieder reinfallen, sondern dass diese überschüssige Energie auch auf das Gas verteilt wird, hat ganz wichtige Konsequenzen für die Kosmologie. Denn es ist eine Sache, an die muss man denken. Die Tatsache, dass diese Galaxienhaufen dieses wahnsinnig heiße Gas haben, die kann man mit der leuchtenden Materie, die man da sieht, also zum Beispiel auf dem Bild, was Sie vorhin gesehen haben, wo diese einzelnen Galaxien drauf sind, kann man das ja gar nicht erklären. Das Schwerkraftfeld eines Galaxienhaufens nur durch die leuchtende Materie wäre gar nicht in der Lage, dieses wahnsinnig heiße Gas festzuhalten. Denn ein heißes Gas, das wissen Sie ja auch, das wäre ja ruckzuck weg, wenn es nicht eine Form von Materie gäbe, nämlich die dunkle Materie, die zusätzlich zur leuchtenden Materie an der Schwere des Galaxienhaufens beteiligt ist. Und zwar viel mehr an der Schwere des Galaxienhaufens als irgendwas anderes. Die leuchtende Materie ist nämlich im Galaxienhaufen so gut wie gar nichts. Einzig und allein die dunkle Materie macht es überhaupt möglich, ja? Macht es überhaupt möglich, dass dieses heiße Gas da ist. Und auf der anderen Seite ist die leuchtende Materie aber diejenige, die aufgrund ihrer Wechselwirkung dann zu diesen Schallschwingungen führt. Das heißt, das, was wir lernen von Perseus, ist, dass da draußen im Universum ein unglaubliches Netzwerk von Wechselwirkungen am Werk ist. Also die leuchtende Materie schwingt, die dunkle Materie hält und das alles zusammen gibt dann solche Strukturen, wie wir sie im Perseus-Galaxienhaufen sehen. Es gibt einen wunderschönen Satz von Blaise Pascal, der mal gesagt hat, das Universum ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall ist und dessen Umfang nirgendwo.